Sünde Heimat. Viele Jahre ist's her, sang Mutter dieses Lied für mich in Tönen sanft und schwer. Nur eine kleine Weise auf ihre eigene Art. Ich geb die ganze Welt dafür, hör ich ihr Lied nochmal. Ich geb die ganze Welt dafür, hör ich.